Die Südkoreaner schätzen den Genossen Kim Jong-un hoch. Die politischen Analytiker und Militärexperten in Südkorea sagten, der Norden sei heute würdevoll in die Reihe der Atommächte eingetreten, was der kühnen Courage von Kim Jong-un, der auf die Welt hinabsieht, zu verdanken sei. Unter seiner klugen Führung habe der Norden als eine unbestreitbare Atommacht seine strategische Stellung gefestigt, somit in der Konfrontation mit den feindseligen Kräften einschließlich der USA einen entscheidenden Sieg errungen und die politische Struktur in der asiatisch-pazifischen Region und der Welt geändert. Die Medien, darunter die Zeitung Pyongyang Sinmun, meldeten, Kim Jong-un habe beim Besuch in Panmunjom es erklärt, dass er die Feinde auf die Knie bringen und dazu zwingen werde, nicht auf Waffenstillstandsabkommen, sondern auf Kapitulationsdokument zu stempeln, falls ein Krieg ausbrechen würde. Durch diesen Besuch sei seine Courage deutlich betont worden. Über die rühmenswerten Erfolge und die Lage von heute, die der beispiellosen Kühnheit und herausragenden Führungskunst von Kim Jong-un zu verdanken sind, sagten die Südkoreaner, all diese seien Früchte der beispiellosen Kühnheit und Courage des obersten Führers Kim Jong-un mit dem Geist von Paekdu und seiner herausragenden Führung und ein großer Sieg der Linie für die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der nuklearen Streitkräfte, und der Norden packe den USA beim Genick und führe die Lage.